Abschnitt 18 aus Das rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 18. Kapitel. Nihilismus. Als Falk an einem regnerischen Septemberabend nach Hause wanderte und in die Grillmagni-Straße kam, sah er zu seiner Verwunderung, dass seine Fenster erleuchtet waren. Als er näher kam und von unten einen Blick ins Zimmer werfen konnte, sah er oben an der Decke den Schatten eines Mannes, den er schon gesehen hatte, an den er sich jetzt aber nicht erinnern konnte. Es war ein betrübter Schatten, und aus der Nähe sah er noch trauriger aus. Als Falk ins Zimmer trat, saß Strube am Schreibtisch und stützte den Kopf auf die Hände. Seine Kleider waren feucht vom Regen und hingen schwer am Körper. Auf dem Boden hatten sich Wasserrinnen gebildet, die ihren Abfluss durch die Ritzen suchten. Sein Haar hing in Büscheln vom Kopf herab, und sein sonst so steifer englischer Backenbart hing wie Tropfstein auf seinen feuchten Rock nieder. Neben ihm auf dem Tisch stand sein schwarzer Hut, der infolge seiner eigenen Schwere die Knie gebeugt und über seine verlorene Jugend zu trauern schien, denn er trug einen breiten Trauerflor. »Guten Abend«, sagte Falk, »das ist ja hoher Besuch.« »Verhöhne mich nicht«, bat Strube. »Warum sollte ich das nicht? Ich weiß nicht, warum ich das nicht sollte.« »So, du bist auch fertig?« »Ja, darauf kannst du dich verlassen. Bald werde ich auch konservativ.« »Du hast Trauer, sehe ich. Hoffentlich kann ich gratulieren.« »Ich habe ein Söhnchen verloren.« »Na, dann kann ich dem gratulieren. Sag mir, was willst du eigentlich von mir? Du weißt, dass ich dich verachte.« »Das tust du doch auch selbst, vermute ich. Nicht wahr?« »Allerdings, aber hör mal, mein Freund, ist das Leben nicht bitter genug, ohne dass man es sich gegenseitig noch unnötig zu verbittern braucht? Wenn Gott oder die Vorsehung sich darüber amüsieren, braucht sich der Mensch nicht auch noch dazu zu erniedrigen.« »Das ist ein vernünftiger Gedanke, der ehrt dich. Willst du nicht meinen Schlafrock anziehen, während dein Gehrock trocknet? Du frierst sicher.« »Danke, aber ich muss bald gehen.« »Oh, du kannst eine Weile bei mir bleiben. Dann können wir uns wenigstens einmal aussprechen.« »Ich spreche so ungern von meinem Unglück.« »Dann sprich von deinem Verbrechen.« »Ich habe keine begangen.« »Groß hast du begangen. Du hast deine schwere Hand auf die Unterdrückten gelegt. Du hast die Verwundeten getreten, du hast die Elenden verhöhnt. Erinnerst du dich an den letzten Streik, als du dich auf die Seite der Gewalt stelltest?« »Des Gesetzes, Bruder.« »Haha, Gesetz! Wer hat das Gesetz für den Armen geschrieben, du Tor? Doch der Reiche, das heißt der Herr für den Sklaven. Das Gesetz hat das ganze Volk und das allgemeine Rechtsbewusstsein geschrieben. Das hat Gott geschrieben. Spar deine großen Worte, wenn du mit mir sprichst. Wer hat das Gesetz von 1734 geschrieben? Herr Kronstedt, wer hat das letzte Gesetz von der Prügelstrafe geschrieben? Das war Oberst Sabelmann. Sein Antrag war's, und von seinen Bekannten, die damals die Majorität bildeten, wurde es durchgedrückt. Oberst Sabelmann ist nicht das Volk, und seine Bekannten sind nicht das allgemeine Rechtsbewusstsein. Wer hat das Gesetz über die Rechte der Aktiengesellschaften geschrieben? Richter Swindelgren. Wer hat die neue Reichstagsordnung geschrieben? Assessor Wallonius. Wer brachte das Gesetz vom gesetzlichen Schutz ein? Das heißt, vom Schutz des Reichen gegen die rechtlichen Ansprüche des Armen? Großhändler, Gewürzkrämer. Halt den Mund, ich kenne deine Phrasen. Wer hat die neue Erbfolge geschrieben? Verbrecher, wer hat das Forstgesetz geschrieben? Diebe, wer hat das Notengesetz der Privatbanken geschrieben? Schwindler, und du behauptest, Gott habe es geschrieben? Armer Gott! Darf ich dir einen Rat geben, einen Rat fürs Leben, den die Erfahrung mich gelehrt hat? Wenn du der Selbstverbrennung, der du als Fanatiker entgegengehst, zuvorkommen willst, so nimm so bald wie möglich einen neuen Gesichtspunkt an. Übe dich, die Welt in Vogelperspektive zu sehen, und du wirst sehen, wie klein und bedeutungslos alles erscheint. Geh davon aus, dass das Ganze ein Kehrichthaufen ist, dass die Menschen der Abfall sind, Eierschalen, Karottenstiele, Kohlblätter, Zeugfetzen. Dann wirst du dich nie mehr überrumpeln lassen, verlierst keine Illusion mehr, wirst dagegen eine ganze Menge Freude empfinden, sobald du einen schönen Zug, eine gute Tat siehst. Leg mit einem Wort eine ruhige und stille Weltverachtung an. Du brauchst darum nicht zu fürchten, herzlos zu werden. Den Gesichtspunkt habe ich noch nicht, das ist wahr. Aber die Weltverachtung habe ich zum Teil. Das ist aber auch mein Unglück, denn wenn ich einen einzigen Beweis von Güte und Edelmut sehe, liebe ich die Menschen wieder und überschätze sie und werde aufs Neue betrogen. Werde Egoist, lass den Teufel die Menschen holen. Ich fürchte, ich kann nicht. Such dir eine andere Beschäftigung. Tu dich mit deinem Bruder zusammen. Der scheint hier auf Erden zu gedeihen. Ich habe ihn gestern im Kirchenrat der Nikolaigemeinde gesehen. Im Kirchenrat? Ja, der Mann hat eine Zukunft. Der Pastor Primarius nickte ihm zu. Er wird wohl bald Stadtverordneter werden wie alle Grundbesitzer. Wie steht's jetzt mit dem Triton? Die arbeiten jetzt mit Obligationen. Dabei hat dein Bruder nichts verloren, wenn er auch nichts gewonnen hat. Nein, er hat andere Geschäfte. Lass uns nicht mehr von dem Mann sprechen. Aber er ist doch dein Bruder. Ist es ein Verdienst von ihm, dass er mein Bruder ist? Aber nun haben wir über alles Mögliche gesprochen. Sag mir jetzt, was du willst. Ach, ich habe morgen Begräbnis und ich habe keinen Frack. Den kannst du bekommen. Danke, Bruder, du hilfst mir aus einer großen Verlegenheit. Das war die Sache, aber da ist noch eine andere, von etwas heiklerer Natur. Warum wählst du mich, deinen Feind, zum Vertrauen in solch heiklem Fall? Das setzt mich in Erstaunen, weil du ein Herz hast. Verlass dich nicht mehr darauf, aber weiter. Du bist so nervös geworden und gleichst dir selbst nicht mehr. Du warst früher so mild. Das habe ich ja gesagt. Sprich. Ich wollte dich fragen, ob du mit zum Kirchhof gehen möchtest. Hm? Ich? Warum bittest du nicht einen Kollegen vom Grauhäubchen? Wegen gewisser Verhältnisse. Ich kann dir's ja sagen. Ich bin nicht verheiratet. Nicht verheiratet? Du, der Wächter des Altars und der Sitten, hast die heiligen Bande gelöst? Armut, Verhältnisse. Aber ich bin doch ebenso glücklich. Meine Frau hat mich lieb und ich sie. Und das ist alles. Da ist auch noch ein anderer Umstand. Aus gewissen Gründen ist das Kind nicht getauft worden. Es war 3 Wochen alt, als es starb. Und darum wird kein Geistlicher an seinem Grab sprechen. Das wage ich aber meiner Frau nicht zu sagen, denn dann würde sie verzweifeln. Darum habe ich ihr gesagt, der Geistliche komme direkt auf den Kirchhof. Damit du es weißt, sie bleibt natürlich selbst zu Hause. Du wirst nur 2 Personen treffen. Der eine heißt Levi. Es ist ein jüngerer Bruder des Direktors vom Triton und ist im Kontor der Gesellschaft angestellt. Es ist ein liebenswürdiger junger Mann mit einem ungewöhnlich guten Kopf und noch besserem Herzen. Du musst nicht lachen. Ich sehe wohl, du glaubst, ich habe Geld von ihm geliehen. Das habe ich natürlich auch. Aber das ist ein Mann, den du lieben wirst. Und dann ist da mein alter Freund, Dr. Burg, der das Kind behandelt hat. Das ist ein vorurteilsfreier Mann von weitem Horizont. Mit dem wirst du gut auskommen. Jetzt kann ich wohl auf dich zählen. Wir werden nur 4 im Wagen sein. Und der Kleine im Sarg, natürlich. Ja, ich werde kommen. Ich muss dich aber noch um eins bitten. Siehst du, meine Frau hat religiöse Bedenken, dass der Kleine nicht selig werden wird, weil er ohne Taufe gestorben ist. Und sie fragt alle Menschen, was sie darüber denken, um ihr Gemüt zu beruhigen. Du kennst doch das augsburgische Bekenntnis. Es handelt sich um keine Bekenntnisse. Aber wenn du für die Zeitung schreibst, handelt es sich immer um den offiziellen Glauben. Die Zeitung, ja, das ist die Sache der Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft am Christentum festhalten will, so mag sie's. Wenn ich für die Gesellschaft arbeite, so ist es eine Sache für sich. Du musst so gut sein und ihr zustimmen, wenn sie sagt, sie glaube, das Kind werde selig werden. Um einen Menschen glücklich zu machen, kann ich den Glauben wohl leugnen, besonders da es nicht meiner ist. aber du hast mir noch nicht gesagt, wo du wohnst. Weißt du, wo die weißen Berge liegen? Ja, das weiß ich. Du wohnst vielleicht in diesem schäckigen Haus auf dem Bergfelsen? Kennst du das? Ich bin einmal dort gewesen. Du bist vielleicht mit diesem Sozialisten Überg bekannt, der mir die Leute verdirbt? Ich bin Vizewirt dort für Smith und wohne mietsfrei dafür, dass ich die Mieten eintreibe. Wenn sie aber nicht bezahlen können, so schwatzen sie dummes Zeug, das er sie gelehrt hat. Von Arbeit und Kapital und andere mehr, das in den Skandalblättern gestanden hat. Falk wurde still. Kennst du diesen Überg? Ja, das tue ich. Willst du jetzt den Frack anprobieren? Nachdem Struve den Frack angezogen hatte, zog er seinen feuchten Gehrock darüber, knöpfte ihn bis zum Kinn zu, steckte einen zerkauten Zigarrenstummel an, der auf ein Streichhölzchen aufgesteckt war, und ging. Falk leuchtete ihm die Treppen hinunter. »Du hast weit zu gehen«, sagte Falk, um den Abschied etwas abzurunden. »Ja, weiß Gott, und habe keinen Regenschirm.« »Und keinen Überrock. Willst du nicht meinen Wintermantel nehmen?« »Vielen Dank, aber das ist zu freundlich von dir.« »Ich kann ihn ja gelegentlich zurückbekommen.« Falk kehrte ins Zimmer zurück, holte den Überrock und brachte ihn zu Strube hinunter, der unten im Flur wartete. Nach einem kurzen Gute Nacht ging er wieder hinauf. Die Luft im Zimmer aber kam ihm so dick vor, dass er das Fenster öffnete. Draußen strömte der Regen herab, klatschte gegen die Dachpfannen und stürzte auf die schmutzige Straße. Von der Kaserne gegenüber war der Zapfenstreich zu hören, während im Logement Vesper gesungen wurde. Durch die offenen Fenster waren abgerissene Verse zu vernehmen. Falk fühlte sich einsam und müde. Er hatte erwartet, einem Vertreter alles dessen, was er für feindlich ansah, eine Schlacht zu liefern. Der Feind aber war geflohen und hatte ihn zum Teil besiegt. Wenn er sich klarzumachen suchte, um was sich der Streit eigentlich drehte, konnte er es nicht. Und wer recht hatte, konnte er auch nicht sagen. Und er fragte sich, ob nicht die ganze Sache, die er zu seiner gemacht, die Sache der Unterdrückten nämlich, eine Unwirklichkeit sei. Im nächsten Augenblick warf er sich diese Feigheit vor und der ständige Fanatismus, der in ihm glühte, flammte wieder auf. Er verurteilte seine Schwäche, die ihn unaufhörlich zum Nachgeben verlockte. Eben hatte er den Feind in seiner Hand gehabt und er hatte ihn nicht nur nicht seinen tiefen Abscheu bezeigt, sondern ihn sogar mit Wohlwollen und Sympathie behandelt. Was würde der jetzt von ihm denken? Diese Gutmütigkeit war kein Verdienst, da sie ihn abhielt, einen kräftigen Entschluss zu fassen. Sie war bloß eine moralische Schlaffheit, die ihn unfähig zu einem Kampf machte, dem er sich immer weniger gewachsen fühlte. Er empfand lebhaft die Notwendigkeit, die Flamme unter den Kesseln zu löschen, denn die würden einen so hohen Druck nicht aushalten, da kein Dampf verbraucht wurde. Und er dachte an Strubes Rat, und er dachte so lange, bis er sich schließlich in einem chaotischen Zustand befand, bei dem Wahrheit und Lüge, Recht und Unrecht einträchtig zusammentanzten. Sein Gehirn, in dem die Begriffe infolge der akademischen Erziehung schön gesichtet gelegen hatten, musste bald einem gut gemischten Spielkarten gleichen. Es gelang ihm merkwürdig gut, sich in einen Zustand von Gleichgültigkeit hineinzuarbeiten. Er übte sich, schöne Motive für die Handlungen des Feindes zu suchen, und er gab sich allmählich selbst Unrecht, fühlte sich versöhnlich, gegen die Weltordnung gestimmt, stieg schließlich zu dem hohen Gesichtspunkt hinauf, dass es in der Tat ganz bedeutungslos sei, ob das Ganze überhaupt schwarz oder weiß war. Und wenn es so war, so sollte es wohl so sein, und dann kam es ihm nicht zu, es anders zu wünschen. Er fand diesen Seelenzustand angenehm, denn er gab ihm ein Gefühl der Ruhe, das er in den vielen Jahren seit der Unruhe über die Menschheit empfand, nicht gekannt hatte. Er genoss diese Ruhe nebst einer Pfeife starken Tabak, bis die Aufwärterin hereinkam und ihm einen Brief brachte, den der Briefträger eben abgegeben hatte. Der Brief war mit Olle Montanus unterzeichnet und sehr lang. Er schien zum Teil einen lebhaften Eindruck auf Falk zu machen. So lautete er: Lieber Freund, obwohl Lundell und ich unsere Arbeiten jetzt beendigt haben und wir bald in Stockholm eintreffen werden, habe ich doch ein Bedürfnis, meine Eindrücke aufzuzeichnen. weil sie für mich und meine geistige Entwicklung von großer Bedeutung geworden sind. Ich bin nämlich zu einem Resultat gekommen und stehe nun erstaunt da, wie ein eben ausgebrütetes Küken, das mit eben geöffneten Augen in die Welt blickt und auf die Eischalen tritt, die so lange das Licht abgehalten haben. Das Resultat ist allerdings nicht neu. Plato hat es bereits gesagt, ehe das Christentum da war. Die Welt, die Sichtbare, ist bloß ein Schein, ein Schattenbild der Ideen. Das heißt, die Wirklichkeit ist etwas Niedriges, Bedeutungsloses, Sekundäres, Zufälliges. Jawohl, aber ich will synthetisch verfahren und mit dem Besonderen beginnen, um dann zum Allgemeinen zu kommen. Zuerst will ich von meiner Arbeit sprechen, für die sich sowohl Regierung wie Reichstag interessiert haben. Auf dem Altar der Kirche von Trescola standen zwei Figuren aus Holz. Die eine war in zwei geschlagen, die andere aber war ganz. Diese hielt ein Kreuz in der Hand und war eine Frauengestalt. Von der zerschlagenen wurden zwei Säcke mit Splittern in der Sakristei aufbewahrt. Ein gelehrter Altertumsforscher hatte den Inhalt beider Säcke untersucht, um das Aussehen der zerschlagenen Figur zu bestimmen, war jedoch nur zu Vermutungen gekommen. Gründlich aber war er gewesen. Er nahm eine Probe der weißen Farbe, mit der die Figur grundiert war, und schickte sie ans Pharmazeutische Institut. Von dem wurde ihm bestätigt, dass sie Blei und nicht Zink enthalte. Also war die Figur älter als 1844, weil Zinkweiß damals erst in Gebrauch kam. Was soll man zu einer solchen Schlussfolgerung sagen, da die Figur ja übermalt sein konnte? Darauf schickte er eine Probe des Holzes ans Tischleramt in Stockholm. Er erhielt die Antwort, es sei Birke. Die Figur war also aus Birke und vor 1844 verfertigt. Doch nicht dahin wollte er kommen, sondern er hatte Anlass. Das heißt, er wünschte es zu seiner Ehre, dass die Bildwerke aus dem 16. Jahrhundert stammen. Und am liebsten hätte er gewollt, dass sie von dem Großen, natürlich groß, weil sein Name so gut in Eichenholz eingeschnitten war, dass er sich bis auf unsere Zeit erhalten hat, Burchard von Schiedenhanne, der die Chorstühle in der Domkirche von Westeros geschnitzt hat, herstammen. Die gelehrten Untersuchungen wurden weitergetrieben. Der Mann hatte etwas Gips von den Figuren in Westeros gestohlen und das wurde nun mit der Gipsprobe aus der Sakristei von Trescola, der École Polytechnique, ich kann's nicht buchstabieren, eingereicht. Die Antwort war niederschmetternd für die Spötter. Die Analyse bewies, dass die Gipse die gleiche Zusammensetzung hatten. 77 äquivalente Kalk und 23 Schwefelsäure. Also waren die Figuren aus derselben Epoche. Das Alter der Figuren war damit bestimmt. Die Heile wurde abgezeichnet und die Zeichnung der Akademie eingeschickt. Sie haben eine fürchterliche Passion, alles einzuschicken, diese Gelehrten. Blieb nur noch übrig, die Zerschlagene zu bestimmen und zu rekonstruieren. 2 Jahre lang wurden die beiden Säcke zwischen Uppsala und Lund hin und her gesandt. Die beiden Professoren waren glücklich verschiedener Meinung und stritten sich. Der Professor in Lund, der gerade Rektor wurde, schrieb eine Abhandlung über die Figur für seine Rektoratsrede und zermalmte den Professor in Uppsala. Der antwortete mit einer Broschüre. Glücklicherweise trat im selben Augenblick ein Professor an der Kunstakademie von Stockholm mit einer ganz neuen Ansicht auf. Da verglichen sich, wie es stets der Fall ist, Herodes und Pilatus und stürzten über den Stockholmer her, den sie mit der ganzen Wut von Kleinstädtern zerrissen. Der Vergleich aber war, die zerschlagene Figur hat den Unglauben vorgestellt, weil ja die heile Figur den Glauben vorstellen muss, dessen Symbol das Kreuz ist. Die Vermutung des Lundensers, die zerschlagene Figur habe die Hoffnung vorgestellt, weil man einen Ankerhaken in dem einen Sack gefunden hatte, wurde verworfen, weil das eine dritte Figur vorausgesetzt hätte, die Liebe, von der weder Spur noch Platz vorhanden war. Auch wurde durch Beispiele aus der reichen Pfeilspitzensammlung des Historischen Museums bewiesen, dass es kein Ankerhaken, sondern eine Pfeilspitze sei, die zu den Waffen gehörte, die die Symbole des Unglaubens sind. Siehe Hebräerbrief 7,12 wo von den blinden Schüssen des Unglaubens gesprochen wird. Zu vergleichen mit Jesajas 29,3, wo die Pfeile des Unglaubens mehrere Male genannt werden. Die Form der Pfeilspitze, die völlig denen aus der Zeit des Reichsverwesers Sture glich, entfernte den letzten Zweifel über das Alter der Figur. Meine Aufgabe war nun, nach der Idee der Professoren ein Standbild des Unglaubens als Gegenstück zum Glauben zu machen. Das Programm war gegeben und ich zauderte nicht. Ich suchte ein männliches Modell, denn es musste ein Mann sein. Lange musste ich suchen, aber ich fand ihn. Ja, ich glaube, ich habe den Unglauben in eigener Person gefunden. Und das Werk gelang mir brillant. Da steht nun der Schauspieler Fahlander links vom Altar mit einem mexikanischen Pfeilbogen aus dem Schauspiel Ferdinand Cortes und mit einem Räubermantel aus Fra Diavolo. Die Leute aber sagen, es sei der Unglaube, der vorm Glauben die Waffen streckt. Und der Propst, der die Einweihungspredigt hielt, sprach von den herrlichen Gaben, die Gott manchmal dem Menschen gebe, und diesmal mir. Und der Graf, bei dem wir das Einweihungsessen aßen, erklärte, ich habe ein Meisterwerk gemacht, das ich neben den Antiken, er ist in Italien gewesen, sehen lassen könne. Und ein Student, der beim Grafen in Stellung ist, benutzte die Gelegenheit, Verse drucken und verteilen zu lassen, in denen er den Begriff des erhaben Schönen entwickelte und eine Geschichte des Teufelsmythos gab. Bisher habe ich wie ein rechter Egoist von mir selber gesprochen. Was soll ich nun über Lundells Altarbild sagen? So sieht es aus. Christus, Rhenjelm am Kreuz im Hintergrund. Links der unbußfertige Räuber, ich. Der Schurke hat mich noch hässlicher gemacht, als ich bin. Rechts der bußfertige Räuber, Lundell selbst, der mit seinen scheinheiligen Augen nach Rhenjelm schielt. Am Fuß des Kreuzes Maria Magdalena. Marie, du weißt, tief ausgeschnitten. Ein römischer Centurio. Fahlander zu Pferd, Beschäler des Schöffen Olsen. Ich kann nicht beschreiben, welch schrecklichen Eindruck es auf mich machte, als nach der Predigt die Hüllen fielen und alle diese bekannten Gesichter von der Wand überm Altar die Gemeinde anstarren, die mit Andacht den großen Worten des Geistlichen lauscht von der hohen Bedeutung der Kunst, besonders wenn sie der Religion diene. Mir fiel in dieser Stunde eine Hülle, die viel, sehr viel entschleierte. Und was ich über Glauben und Unglauben dann gedacht habe, sollst du einmal hören. Was ich aber von der Kunst und deren hohen Aufgabe halte, werde ich in einer Vorlesung darlegen, die ich in einem öffentlichen Lokal halten will, sobald ich in die Stadt komme. Dass Lundells religiöses Gefühl in diesen teuren Tagen sehr gewachsen ist, kannst du dir vorstellen. Er ist verhältnismäßig glücklich in seiner kolossalen Selbstbetrügerei, und er weiß nicht, dass er ein Schelm ist. Jetzt glaube ich, fast alles gesagt zu haben. Weiteres mündlich, wenn wir uns treffen. Bis dahin lebe wohl und lass es dir gut gehen. Dein wahrer Freund, Olle Montanus. Nachsatz. Ich habe ja vergessen, die Lösung der antiquarischen Forschungsgeschichte zu erzählen. Sie schloss damit, dass der Armenhäusler Jan, der sich aus seiner Kindheit erinnerte, wie die Figuren aussahen, erklärte, es seien drei gewesen, Glaube, Liebe und Hoffnung. Und da die Liebe die größte, Matthäus 12 und 9, habe sie über dem Altar gestanden. In den 10er Jahren aber habe der Blitz sie und den Glauben erschlagen. Die Figuren habe sein Vater, der Galionstischler, im Kriegshafen von Karlskrona gewesen, verfertigt. E.O. Nachdem er diesen Brief gelesen hatte, setzte sich Falk an den Schreibtisch, sah nach, ob die Lampe gefüllt war, steckte sich eine Pfeife an, zog ein Manuskript aus der Tischschublade und fing an zu schreiben. Ende von Abschnitt 18.